Wir haben 22.12 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's wieder ins Wochenende. Und das ist die ganz neue von Meteor 7. Schuhverkäufer, komm, kündig mich mal an hier. Hey Nachtschwärmer, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke. Power, Power Play. Wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Music Power. Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Das ist die neue Cosmonova. Acid Fog 2000 heißt die. Ja, das mit dem Blondinenweitwurf, das geht ja noch mit Kelly. Das haben wir ja schon mal gemacht, Kelly, oder? Ja, aber da war ich ein Baby. Das geht heute noch, oder? Oh ja, dann werden wir uns nachher noch unterhalten über die Radio Regenbogen Beach Partys. Und Tunisee in Flammen in Freiburg. Da gibt's einiges Interessantes. Kelly, ja? Du hast Backstage-Pässe? Du musst mich da hinbringen. Aber das gibt's nicht umsonst, Kelly. Gleich 22.52 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, jetzt grüße ich den Toni aus Epfenbach, Nähe Sinsheim, ja? Toni? Ja? Ja, bitteschön, wir hören alle. Wir brauchen jetzt von dir bitte 5 Interpreten. Also wir haben einmal Sonic Empire. Richtig. Run DMC. Run DMC war dabei, jawohl. Dr. Motte aus Love Parade. Genau. CVB. CVB. Music Instructor. Ja, war auch dabei. Und was war das letzte? Kannst du dich noch erinnern? Ich lasse auch trotzdem gelten. Self-Control war das. Laura Brannigan. Okay. Das ist okay. Toni, bleib dran. Eine CD. Ladies and Gentlemen. Gewinner, Gewinner, Gewinner, Gewinner, Thank you. Jetzt rein, das ist Absalom, der Air, die ganz neue Absalom, spritzenmäßig. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, hier geht's ins Wochenende, hier geht's ins Beach-Wochenende. Dann grüße ich auch alle, die im Chat sind, im Radio Regenbogen-Chat, im Charlie-Chat, vielleicht auch im Albani-Chat. Und ich habe wieder Stress mit meinem Schuhverkäufer, ich ziehe mich jetzt mit ihm zurück kurz. Wenn der Werbung kriegt, dann mal eine kleine Abreibung, ne? Ich glaube, das ist nötig, ja? Also bringt mir eure Alten, eure Fußkranken, eure verschrumpelten Massen, die im Bus nur den halben Preis bezahlen. Bringt sie mir alle her. Ich mach sie alle fertig. Ich wäre wieder stark heute, ja? So, nach schon mal gleich volle Stunde gibt's Aktuelles. Nachher geht's gleich wieder weiter. Anel, mit dir werde ich mich nochmal richtig mal zusammensetzen. Du wirst jetzt hier kürzer treten, ne? Zum 37., 38. und 39. Ja. Mal? Nein, nein, nein. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Da bin ich wieder. Ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for has... Hallo Nachtschwimmer. Hallo Al. Stoß den Bunny-Ruf aus. Jetzt nicht. Your mind and your body for explosive entertainment. Welcome to tonight's entertainment. That's it for now. We hope you enjoyed it. So, dann schon mal. Es wird ja wieder schönes Wetter. Es wird noch wärmer, noch wärmer. Und das ist ja so, das ist ja Pflicht eigentlich. Immer wenn die Radio Regenbogen Beach Partys anstehen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, da wird es auf einmal schön Wetter. Tja, einen guten Draht nach oben war schon immer von Vorteil. Aber einen nehme ich nicht mit, Kelly, auf die Beach Party, weil das war ja immer ein Drama. Da macht man einen Fehler, wenn man 8 Jahre alt ist und sie tragen es einem ewig nach. Ja, Kelly, okay, das war ein schlimmer Fehler. Sie ist mal nämlich ausgebüxt. Mit einem anderen. Weil schönes Wetter ist ja Pflicht, weil da ist ja alles um schöne Wetter, Wasser und so weiter. Einlass ist um 10 Uhr und Beginn um 11 Uhr. Das betrifft jetzt die Beachparty Karlsruhe und am Samstag, also morgen, und Thunisee in Flammen, die Beachparty in Freiburg. Am Sonntag Attraktionen in Karlsruhe, Schlauchbootrennen im See, Poolspiele im 50-Meter-Becken, Wellenbad, Fußballturnier, Badminton, Beachsoccer und so weiter. Kinderparadies und Hüpfburgen. Hüpfburgen, das wäre was für uns, ha? Klugschwätzer. Ja, ja, wissen wir. Dann auf beiden Veranstaltungen Gildohan und die orthopädischen Strümpfe. Echt The Boys, Lutricia McNeil, Benjamin Boys, Masterboy, Funky Diamonds, Ayman, Trapsoon, Sydney Youngblood, In Mood featuring Gillette, First Love, Toybox und Ray Horton. In Karlsruhe ist noch dabei Howard Jones, die Moonlights und die Morenos. In Freiburg ist extra nur dabei Jimmy Somerville, Diego Scanella und Hot Stuff. Fahrtverbindungen. Karlsruhe. Parkplätze sowie eine Straßenbahnhaltestelle gibt es direkt am Rheinstrand Bad Rappenwörth. Und in Freiburg, ab einem Zentralparkplatz werden kostenlos Shuttlebusse mit dem Bus in Klammer Linie 36 bis zur Haltestelle St. Agatha Weg eingesetzt. Auf beiden Veranstaltungen ist ein Radio Regenbogenwürfel mit 2,5 Meter Durchmesser zu sehen, der in 50 Meter Höhe über dem Gelände schwebt. Da müssen wir mal unser kleines Gewehrchen mitnehmen, ha? Da werden wir mal gucken, wie dicht der Digger ist. Blöder Hund. Ohne ihn mache ich nichts mehr, hat keinen Wert. Er ist der Größte, unser mein Freund, Erl. Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. Genau deswegen. los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Der volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Das ist übrigens die neue Blank & Jones. Schon wieder ein Geheimtipp. Schon live bei mir, Blank & Jones waren auch auf der Love Parade. Oh, das war der Hammer. Wer hat das gesehen? Das war der Wahnsinn, die Love Parade. Wir hatten ja letzten Samstag einige am Telefon, die da hingefahren sind. Und nach 12 oder nach 1, irgendwie um 1 rum, machen wir noch ein paar Anrufe, die da waren. Die möchten dann bitte anrufen und mir ein bisschen oder uns erzählen, was da so abging. Dann haben wir heute noch 3 Bungee-Sprünge zu verlosen, alle, die in der Nähe von Offenburg, Aachen wohnen. Und zwar ist der Sportverein Lautenbach, hat sein 50-jähriges Jubiläum. Und da habe ich 3 Bungee-Sprünge zu verlosen. Ferner habe ich noch Karten hier. Und zwar Hallo nach Württemberg, 2 Tage Open Air Spektakel in Reutlingen, 24. und 25.07. Und was ist da alles? Am 24. La Cruz, Oliver Frank, Nino, Lollis, die Lollis, Wahnsinn und so, ja. Dann am Sonntag Rocktime, Bonfire, Axis on Broken Wings. Habe ich auch noch Karten, machen wir alles noch. Jetzt wollen wir mal reingucken in die Leitung. Ich bin jetzt gelandet in Schifferstadt, stimmt das? Ja, hallo. Beim Fabian. Genau. Lass mal hören, Fabian. Also, ich habe Nana, ja. Britney Spears, ja. Emilia, TQ und Brandy. Ja, das ist richtig, Fabian. Super. Das gibt jetzt hin, ich bleibst du dran? Danke. Super. Genau, hier ist Welle Wahnsinn. Hier ist Welle Wahnsinn, denn das ist der Wahnsinn. hey, hey. Hier ist völlig Wahnsinn, hier ist völlig Wahnsinn. Das singt sogar das Frühstücksei, da tut sich das Büro. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Hallo Blondies, hallo Kelly, 23.54 Uhr. Zum ersten Mal heute. Was macht man, wenn eine Blondine im Kreis läuft? Das ist eine einfache Sache, da muss man das andere Bein auch festnageln. Das fängt ja schon wieder gut an. Oder was passierte mit der Blondine, die versucht hat, die Reifen am Wagen ihres Mannes aufzupumpen? Sie verbrannte sich im Auspuff die Lippen. Ach komm, einen noch. Wie kann man die Augen einer Blondine aufleuchten lassen? Das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Man hält ihr eine Taschenlampe an so einer. Den Song kennen wir, den gab es vor ein paar Jahren schon mal. RX. Future. Ja! Divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. Groß ins Internet. Alle, die in Gästebüchern rumschwärmen, in den Chats, bei Radio Regenbogen, bei mir oder bei Al Bundy. Willkommen im Internet der richtigen und originalen Internet. Lasst euch keine nachgemachte Bandieren. Es kann nur einer geben. Siegen oder nicht. Zumindest werde ich einige dahin schicken, wo sie hingehören. In die Hölle. Heiße Diskussion hier wieder im Gang, Nachtschwärmer. Es geht um Al. Immer nach 12, da wisst ihr ja, da ist er gut drauf. Und nervt mich und seine Frau. Weißt du, Footballspieler haben nicht viel im Kopf. Und sie enden meistens bei mittelmäßigen Jobs mit Tariflohn und klammern sich verzweifelt an ihren früheren Glanz. Sie nannten mich Touchdown Bundy. Ich war stark. Ja, vergiss es, Al. Department One heißt der Song hier gerade, läuft 0.47 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Beachfreunde. Ich kenne auch noch so einen Beachfreund. Aber ich glaube, mit Wasser hat er nicht so viel im Hut. Hä? Wie hieß er wieder? Ich heiße Bundy. Ah ja, genau, sowas. Jetzt bin ich im Saarland gelandet und zwar bei Michael. Nee, ja? Saarbrücken, Holz bei Heusweiler. Stimmt das? Das ist korrekt. Wunderbar. Michael, lass mal hören. Ja, wir haben Bonnie M., We Rise of Babylon. Dann haben wir Michael Jackson, Queen, Frankie Goes to Hollywood, You Lose, Gypsy Kings. Das reicht mir. Super. Michael, super. Eine CD, bleib dran. Ja, Spitze. Gut gemacht. Wir haben einen Gewinner. Danke fürs Mitmachen. Jetzt geht die Party richtig los. 2, 3, super! Genau. Wir haben 0.52 Uhr, hier geht's ins Wochenende. Hallo Nachtschwärmer. So, jetzt geht's für Leute mit stahlharten Nerven. Jetzt verlose ich nämlich hier 3 Bungee-Sprünge. Und zwar finden die statt von 13 bis 21 Uhr am 25.07. Und zwar in Lautenbach, Sportverein Lautenbach. Das ist in der Nähe von Oberkirch, Appenweier. Man muss A5 Appenweier raus. Also deswegen empfiehlt es sich, nur Leute jetzt anzurufen, die in der Gegend wohnen, da in der Ortenau. 3 Bungee-Sprünge Der Sportverein Lautenbach feiert sein 50-jähriges Jubiläum. 60 Meter Höhe vom Kran springt man da runter. L! Da fällt mir gerade was ein. Das wäre doch was für dich. Wer interessiert sich schon für sowas? Ja komm, Angsthase. Aber naja, gut. Schuhverkauf ist fast genauso gefährlich, oder? Herr Kinder, euer Daddy ist wieder wertlos. Die Versicherungsgesellschaft hat erfahren, dass er Schuhverkäufer ist. Und sie haben ihn abgelehnt wegen des hohen Selbstmordrisikos. Da haben wir es. 01388000. Anrufern, die ersten drei bekommen den Sprung. Gleich 1.15 Uhr. Hier geht's ins Beach-Wochenende. Und da darf ich nochmal drauf zurückkommen. Einlass. In Karlsruhe wie in Freiburg. Um 10, Beginn um 11. Kinder unter 12 in Begleitung Erwachsener mit gültigem Ausweis haben freien Eintritt. Und in Karlsruhe heißt das die Beach Party. Freitag Tunisee in Flammen. Da kann ich ja meinen Freund auf keinen Fall mitnehmen, weil der ist sowieso brennbar. Dann in Attraktionen in Karlsruhe: Schlauchbootrennen im See, Poolspiele im 50-Meter-Becken, Wellenbad, Fußballturnier, Badminton, Beachsoccer, Kinderparadies und Hüpfburgen. In Freiburg, also am Sonntag, Wassererlebnispark, unter anderem Wasserrutschmatten, Aquaduktbauten, Aquakatapult, Aquajump, 20 Schwimminseln mit verschiedenen Wasseraktionen zum Mitmachen für jedermann. Actionpark, Strandspiele, Beachvolleyball, Spritzpistolen-Contest, Frisbee, Zielwerfen, Wasserballon, Weitwurf, Kletterturm. Wasserballon, Weitwurf, ja. Da können wir hingehen, Herr. Und das Blondinenweitwurf schon mal üben. Mit Wasserballons. Schön. Anfahrt, Karlsruhe. Parkplätze sowie eine Straßenbahnhaltestelle gibt es direkt am Rheinstrandbad Rappenwörth. Oder den Umleitungen folgen. Freiburg. Ab einem Zentralparkplatz werden kostenlose Shuttlebusse mit dem Bus Linie 36 kommt man bis zur Haltestelle St. Agatha-Weg. Am Freitag, den 30.07., habe ich schon gesagt, veranstaltet Freitag seine erste Al Bundy Love and Marriage Party. Die Show zur TV-Kultserie. Da gibt es alles Mögliche. Ich habe sogar den, ich weiß nicht, aber kommt noch nicht sicher, den deutschen Synchronsprecher eingeladen, Rüdiger Bahr aus München. Bundy-Burger, Wettessen, Sockenriech-Wettbewerb, Dumpfbacken-Lehrgang, Schuhkarton, Hochstapeln, da gibt es überall Preise dann. Und der Sieger, der kann mich hier im Studio besuchen. Auf Wunsch, Blondine Weitwurf. Al, ha? Ja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Ja. Achtung, Nachtschwärmer, hier ja. Ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Oh, yes! Yes! Yes! Total verrückt! Powerpack bei Radio. Jetzt wird. the day the earth caught fire. Genau 1:52 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hallo Beachfreunde. The day, the earth. On fire. So, jetzt habe ich den Günther in der Leitung aus Neidenstein, das ist bei Sinsheim, ja? Jawohl. Günther, hast du mir 5 in der Breden? Jawohl. Wir hören alle zu. Yo, das ist der John Paul Fine. Young, Love is in the Air. Genau. Dann Silent Circle, Touch in the Night. Richtig. Joey, Touch by Touch. Super. Olaf Henning, Pick Fever. Ja! Und der Wolfgang Petri, verlieben, verloren. Ja, das ist es, das ist es. Günther, das sind Hans, der Günther Hans. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. It was disbelief that one day the earth would stop, exhausted by the heat. It was too late for many to choose another path. Couldn't run or hide, realizing they were trapped. The day the earth caught fire. Letzte Verlosung hatte ich ja angekündigt. 2 Tage Open-Air-Spektakel in Reutlingen. Am 24. und 25.07. Da haben wir nämlich auch viele Hörer. Am 24. tritt auf La Cruz, Oliver Frank, Nino und die Lollis. Ihr kennt ja die Lollis, ja? Und am Sonntag ist Rocktime. Da tritt auf Bonfire, Axis und Broken Wings. Da habe ich jetzt, Moment, muss ich mal schauen, wie viel habe ich? 3x2 Karten. Die verlose ich jetzt. 01388000, ruf bitte an. Pausenlos. Werden zugeschickt. Al, was ist los? Du machst so ein bedrücktes Gesicht. Ich muss jetzt mit der roten Plage schlafen. Ich schied dir recht. Aber das war es eigentlich fast schon wieder mit eurem Charlie. You should have opened your eyes. Then you would have. Mellotrix, Freunde, auf dem 6. August sind vertröstet. Of reality. Wenn die ja da sind, versuche ich irgendwie live was reinzubringen. Ich überlege mir noch was. And chose to leave. Now you fall down on your knees. Wie sieht's aus? Verabschiedest du dich jetzt hier? Ich warte jetzt schon seit Stunden und höre mir das Gedudel an, das ihr auf die Menschheit loslasst. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht.